Die Riesenpflanze. Die Fellfreunde waren unterwegs in den Dschungel. Ich freue mich total, Carlos und Tracker wiederzusehen. Es ist toll im Dschungel, stimmt's, Henriette? Dieses Mal saßen auch Bürgermeisterin Gutherz und ihr weißes Huhn mit im Paw Patroller. Oh ja, das kannst du wohl laut gaggern, Henriette. Unser erster Ausflug in den Dschungel. Ich bin genauso aufgeregt wie du. Die Bürgermeisterin umklammerte einen kleinen Blumentopf. Sogar die Pflanze sieht ganz aufgeregt aus. Pflanzi ist eigentlich nur ein kleines Begrüßungsgeschenk von mir für unsere Dschungelfreunde. Ja, Henriette, von dir natürlich auch. Sie ist in unserem eigenen Garten gewachsen. Der Paw Patroller hielt mitten im Dschungel neben einem großen See. Robohund sagt, dass wir angekommen sind. Los, dschungeln wir raus. Steigen wir aus. Die Freunde stürmten über eine Rampe hinaus ins Freie, wo sie bereits erwartet wurden. Hallo, Tracker. Schön, dich wiederzusehen. Hallo, Carlos. Hallo, Fellfreunde. Ryder, herzlich willkommen. Seid gegrüßt, Bewohner des Dschungels. Ob Junge oder Hund, Vogel oder Affe, im Namen der ganzen Abenteuerbucht überreiche ich euch Pflanzi. Danke, Frau Bürgermeisterin. Ein schönes Geschenk. Henriette und ich dachten, ihr könntet eine schöne Pflanze gebrauchen für euer, Freiluft zu Hause. Obwohl ihr schon jede Menge Pflanzen habt. Das stimmt. Hier wächst nämlich alles wie verrückt. Ich glaube, wir haben so nahrhaften Boden im Dschungel. Und die Sonne scheint und es regnet viel. Ich denke, dann wird sich unser Pflanze hier sehr wohlfühlen. Oder hier! Henriette und ich finden, dass dieses sonnige Plätzchen genau das Richtige für unseren Pflanzi ist. Der Platz war wirklich besonders schön. Rubble, grab doch bitte mal ein Loch für Pflanzi. Rubble ist der Retter. Ruff, Schaufel. Als das Loch tief genug war, setzte die Bürgermeisterin die Pflanze hinein. Pflanzi, das ist dein neues Zuhause. Hiermit erkläre ich diese Pflanze zu einem Symbol für unsere ewige Freundschaft. Ja! Juhu! Ja! Pflanzi schien sich in seinem neuen Zuhause sehr wohl zu fühlen. Denn er begann so sehr zu wachsen, dass er der Bürgermeisterin bereits bis zum Hals reichte. Herr Jemini, er ist ja schon gewachsen. Ich hab doch gesagt, hier wächst alles wie verrückt. Sch, seid mal bitte alle ruhig. Tracker spitzte die Ohren. Ich höre, dass sich Tiere im Dschungel bewegen. Oh, kleine exotische Tierchen, das ist schön. Ja, das klingt wie Schlangenbabys. Also, ob ich die so schön finden soll? Okay, wer von euch will sehen, wie die Schlangenbabys schlüpfen? Sowas habe ich noch nie gesehen. Das will ich unbedingt sehen. Also, ich glaube, Henriette und ich, wir bleiben lieber hier und helfen Pflanzi Pflanzenfreunde zu finden. Wollen Sie das wirklich verpassen? Denn manchmal sehen wir sogar Krokodile. Ich bleib auch hier. Jemand muss sie ja beschützen. Ihr wisst schon, vor giftigen Giftschlangen und gefährlichen Krokodilen. Die mochte Marshall nämlich überhaupt nicht. Gut, wie du willst. Wir sind auch nicht lange weg. Na, dann folgt mir mal, Schlangenbeobachter. Aufgeregt liefen die Fellfreunde hinein in den Dschungel und ließen Bürgermeisterin Gutherz, Henrietta und Marshall zurück. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin, ich werde Sie beschützen. Bleib bloß weg, ihr bissigen Tiere. Bitte. Kein Grund, nervös zu werden, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Uns passiert nichts, solange wir... Was war das? Die Bürgermeisterin wurde von hinten hochgehoben und fand sich in der Luft wieder. Auf einem Blatt von Pflanzi. Herr Jemini, Pflanzi, lass uns sofort wieder runter. Bitte. Ich komme schon. Aber die Pflanze war inzwischen so groß, dass Marshall an ihrem Stiel abrutschte. Oder auch nicht. Oh je. Yeah. Und Pflanzi wuchs weiter und weiter. Tracker hatte die übrigen Fellfreunde unterdessen zu den Schlangenbabys geführt, die gerade geschlüpft waren. Ich hätte nie gedacht, dass ich meine Schlange niedlich finde, aber... Oh, die sind doch wirklich total süß. Frau Bürgermeisterin. Also, Henriette und ich. Pflanzi ist so schnell gewachsen und er hat uns mit nach oben genommen. Verwundert schaute Ryder auf sein Pawpad. Marshall war wieder dabei, den Stiel hochzuklettern. Nur noch ein kleines Stückchen, dann hab ich's geschafft. Hilfe! Wir sind schon unterwegs. Keine Pflanze zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde liefen zurück zum Paw Patroller. Marshall rutschte den Stiel wieder hinunter. Marshall, pass auf! Dabei bekam er aber so viel Schwung, dass er abrutschte, durch die Luft segelte und mal wieder auf den anderen landete. Freunde, das war eine coole Riesenrutsche. Gemeinsam liefen sie nach vorn in die Zentrale des Paw Patrollers und schlüpften unterwegs in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Freunde. Wir müssen uns was einfallen lassen. Pflanzi wächst hier im Dschungel viel zu schnell und viel zu hoch. Hilfe! Für diesen Einsatz brauchen wir Marshall. Du fährst deine Leiter aus, damit die Bürgermeisterin runterklettern kann. Bin bereit, Ryder. Wuff, wuff, Rettungshund. Chase, du spannst zur Sicherheit dein Netz auf, um die Bürgermeisterin und Henrietta aufzufangen. Das ist ein Fall für Chase. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief geradewegs zu seinem Quad. Das stand auf einer Rampe, die nun seitlich herausgeschwenkt wurde. Die Fahrzeuge der Fellfreunde standen im hinteren Teil der rollenden Einsatzzentrale. Marshall und Chase wussten genau, was sie zu tun hatten. Und im Nu konnte es losgehen. Bürgermeisterin Gutherz war sehr erleichtert, als die drei angefahren kamen. Beeilt euch, Paw Patrol! Henrietta hat Höhenangst! Die hatte eher die Bürgermeisterin. Halten Sie durch! Wir holen Sie gleich runter! Chase, wir brauchen dein Netz! Wuff! Netz! Chase spannte sein Netz zwischen Pflanzis Stiel und Marshalls Feuerwehrauto. Gut gemacht, Chase! So, und jetzt bist du dran, Marshall! Leiter! Die Leiter reichte bis hinauf zu dem Blatt, auf dem Bürgermeisterin Gutherz hockte und ihr Huhn umklammerte. Henrietta traut sich nicht runterzuklettern. Es kann überhaupt nichts passieren. Ich habe mein Netz gespannt. Das fängt sie auf. Also, na gut. Keine Angst, Frau Bürgermeisterin. Das ist nicht der Grund, warum ich mich nicht bewege. Die Liane hat sich um meine Füße geschlungen. Und die Liane saß ziemlich fest. Tracker, wenn du es irgendwie schaffst, kletter rauf zur Bürgermeisterin. Benutz deine Kabel. Und dann schneidest du mit deiner Schere von deinem Universalwerkzeug die Liane einfach durch. Klingt super. Ruff, Kabel. Die Kabel hefteten sich an ein dickes Pflanzenblatt. Und Tracker schwang sich hinauf. Böser Pflanzi! Ich bin oben. Und jetzt befreie ich sie und Henrietta. Ruff, Schere! Schnell schnitt Tracker die Liane durch. Oh, das kitzelt! Doch Pflanzi wuchs schon wieder weiter. Seine Fangklappe öffnete sich. Henrietta, lass uns gehen! Schnappte sich das Huhn und schloss sich wieder. Henrietta, nein! Pflanzi, wie kannst du nur nach all dem Wasser und der Sonne, die du bekommen hast? Wir brauchen Hilfe! Die Bürgermeisterin war so außer sich, dass sie das Gleichgewicht verlor und vom Blatt fiel. Sie landete genau in dem Netz, das Chase gespannt hatte. Die böse Pflanze hat mein Lieblingshündchen verschluckt. Doch das steckte jetzt seinen Kopf aus der Fangklappe. Keine Angst, Henrietta. Ich bin da. Carlos zog ein Buch aus der Tasche. Ich glaube, ich weiß, was Pflanze für eine Pflanze ist. Eine, die Fleisch frisst. Eine Pflanze, die Fleisch frisst? Eine fleischfressende Pflanze. Und diese Art frisst gerne Insekten, die es in dem Sumpfgebiet dort drüben gibt. Ach so. Dort drüben kommen Pflanzen wie Pflanzi sowieso vor? Genau. Wir hätten Pflanzi gar nicht hier einpflanzen dürfen. Der Boden ist viel zu fruchtbar. Und wenn er nicht bald Insekten bekommt, wird er krank. Verstehe. Das bedeutet also, wenn wir Pflanzi Insekten bringen, dann versucht er sie zu schnappen und Henrietta ist frei. Ryder griff nach seinem Pawpad. Zuma, pass auf. Du fährst jetzt mit deinem Luftkissenboot in den Sumpf und holst einen Schwarm Lieblingsinsekten für Pflanzi. Ab ins Wasser! Zuma flitzte zu seinem Luftkissenboot. Die Rampe des Paw Patrollers öffnete sich und schon war der kleine Labrador auf dem Weg zum See. Das ist kein schlechter Plan, Ryder. Aber womit lockt Zuma die Insekten hierher? Ich glaube, die werden ganz wild sein auf Hundekuchen, Carlos. Ja. Hundekuchen hatte Ryder immer in der Hosentasche. Er holte einen heraus, steckte ihn auf einen langen Stock und machte diesen dann auf dem Luftkissenboot fest. Dann fahr ich mal Fliegen fischen. Viel Spaß! Die Bürgermeisterin ließ unterdessen Henrietta nicht aus den Augen, die immer noch in Pflanzis Fangklappe feststeckte. Keine Sorge, mein allerliebstes Lieblingshühnchen Hilfe ist bereits unterwegs. Sobald Zuma hier mit den Insekten eintrifft und wir Henrietta befreit haben, pflanzen wir Pflanzi da ein, wo er hingehört. Rubble, du gräbst mit deinem Bagger seine Wurzeln aus. Rubble ist der Retter. Rubble machte also seinen Schaufelbagger einsatzbereit, während Zuma so viele Insekten wie möglich ans Ufer lockte. So ist es gut, schön dem Hundekuchen folgen. Du hast ja einen riesengroßen Insektenschwarm im Schlepptau. So, Chase, jetzt bist du an der Reihe. Du musst den Hundekuchen zu Pflanzi raufwerfen. Wuff, Werfer! Schnell drehte Ryder den Werfer in die richtige Richtung. Die Insekten ärgern mich, Ryder. Lass uns schnell loslegen. Natürlich. Na dann Feuer frei. Wuff und los! Schon flog der Hundekuchen zu der Pflanze hinauf. Die öffnete ihre Fangklappe, schnappte sich die Insekten und Henrietta war frei. Ich fang dich, Henrietta! Die Bürgermeisterin sprang hin und her. Das Huhn landete im Netz, federte ab und Bürgermeisterin Gutherz fing es auf. Oh, mein allerliebstes Lieblingshühnchen. Rubble hatte in der Zwischenzeit die Wurzeln der Riesenpflanze ausgegraben. Na, Pflanzi, Lust auf einen Umzug? Mit Hilfe seines Krans hob er die Pflanze hoch und stellte sie auf dem Dach des Paw Patrollers ab. Gut gemacht, Rubble. Also, meine Freunde, dann wollen wir Pflanzi mal zu seinem neuen Zuhause bringen, auf die andere Seite des Sumpfes. Die Fellfreunde gruben die Pflanze neben einigen anderen fleischfressenden Pflanzen wieder ein, wo sie sich scheinbar sehr wohl fühlte und wo es jede Menge Futter gab. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Paw Patrol, und dass ihr Pflanzi ein neues Zuhause gegeben habt. Aber vor allem danke ich euch für die Rettung meiner über alles geliebten Henrietta. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und unsere mutigen Rettungshunde haben sich Leckerlis verdient. Jeder Fellfreund bekam einen Hundekuchen. Und auch Pflanzi reckte sich danach. Hey, ich kann dich sowas von verstehen, Pflanzi. Das sind die allerleckersten Leckerlis der Welt. Lecker.